Kannst du mal kurz darauf eingehen, warum du diese Trennung, die der Klausen auch macht, nicht machen würdest? Das hast du kurz angerissen, aber nicht so wirklich zu Ende geführt. Ja, also dieses. Es gibt so ein paar Merkmale, die Klausen auch bestimmen, aber geht da natürlich durch die Durchführung hindurch. Ich tue ihm jetzt Unrecht, wenn ich ihn zu sehr vereinfache. Ich habe ja gesagt, es ist ja auch wesentlich dann diese simplifizierende Sichtweise, die im Anschluss daran dann von Adepten häufig vorgetragen wurde, die aber doch auch vorbereitet, eben diese qualitative Trennung vorzunehmen zwischen einem Antisemitismus und einem Judenhass. Also ein andere Autoren machen das, indem sie christlichen Judenhass und eliminatorischen Antisemitismus trennen und sagen, ja, der christliche Judenhass, da konnten sich ja immerhin noch manche Juden taufen lassen, oder der hatte nicht die globale Dimension, die dann der moderne Antisemitismus hatte. Da fehlt dieses kapitalistische Moment der, der Weltverschwörung, der Banken und so weiter. Das ist auch im Wesentlichen das, was Klausen macht, dass er eine Trennlinie zieht, eben die er mit der Judenemanzipation zum einen ansetzen lässt und aber auch eben mit dem Kapitalismus dann. Und auch da findet sich dieses Moment, dass vor allem dieses Eliminatorische sich eben nicht gefunden hätte und so weiter. Das ist auch nicht ganz falsch, das lässt sich auch nachweisen, dass es bestimmte Paradigmenwechsel im Antisemitismus sozusagen gab. Wenn man sich aber das historisch mal anguckt und ein bisschen prüft, dann merkt man, dass die meisten dieser Theoreme oder dieser Merkmale doch wesentlich älter sind, als behauptet wird. Eben wie ich sagte, dass dieses eliminatorische Moment, mit Frauen und Kindern ausgelöscht zu werden, und zwar mit dem Argument einer Verschwörung gegen den Staat, gegen den persischen Staat damals unter diesem König. Das pustet hier immer so, bin ich zu nah dran. Naja, also, dass sich das eben im Buch Esther schon findet, weitläufige Bestimmung, diese Totalität der Auslöschung, die Staatstheorie, den Staatsbezug, das Hintertreiben, auch dieses Globale, da wird gesagt, die Juden seien Feinde aller Völker und würden sich allen Völkern widersetzen, also diese absolute Sonderstellung, was oft als Merkmal behauptet wird, der antike Antisemitismus hätte noch dieses Konkurrenzmerkmal, aber es wären nicht die Juden unter allen anderen Völkern herausgestellt worden in der Feindschaft. Das stimmt nicht laut dieser jüdischen Quelle, die das Buch Esther ist, also es ist ein Bericht von einem Antisemitismus, es ist die Vorstellung, die Mythologie eines Antisemitismus, die aber zumindest sagt, okay, dass Juden sich vor 2500 Jahren sich einen eliminatorischen Antisemitismus sehr gut vorstellen konnten, wie er später dann auch stattfand. Wenn man sich dann anguckt, im weiteren Verlauf, wie alt ist diese Weltverschwörungstheorie, da ist es dann auch Gerhard Scheidt, der wesentlich weiter zurückgeht und der dann mit dem Christentum ansetzt und sagt, der Fehler liegt im Christentum, mit der Erfindung des Christentums. Das Christentum ist strukturell eben dann schon antisemitisch im Johannesevangelium, in der Bestimmung, in der Gleichsetzung von Judas mit dem Teufel, von den Juden mit Judas und von den Juden mit dem Teufel und auch in dieser Geld- und Zinsfeindschaft, dieses Tempelmotiv der Vertreibung der Händler aus dem Tempel. Das wesentliche Moment der Zinsfeindschaft sich schon dort findet, was allgemein auch dann oft eher dem modernen Antisemitismus zugeschlagen wird. Obwohl gerade dieses Geldmotiv Zeichen des spätmittelalterlichen Antisemitismus ist. So Geschichten, auch die Dimension der Gewalt, nicht wahr, ob jetzt diese Rindfleischpogrome, die ja zweifellos irgendwo etwas Globales hatten. Natürlich ist das nicht vergleichbar mit dem Ostfeldzug, mit dem Unternehmen Barbarossa der Wehrmacht, aber oder der Aktion Reinhardt, der Vernichtung der Juden in Osteuropa. Aber Es war in der ideologischen Qualität, war es der Versuch, alle Juden zu vernichten, deren man habhaft werden konnte. Und es war auch eine Bestimmung von, es gab so etwas mit der Gottesfeindschaft, eine Bestimmung als absolut Böses, es gab die Zinsidentifikation, sodass sich mir im Nachhinein schon die Frage stellt, was ist denn jetzt eigentlich diese qualitative Bestimmung, also um was geht es da? In der konkreten Beschreibung, wenn wir in die konkrete Darstellung gehen, dann macht das meistens sehr viel Sinn, was Clausen auch beschreibt, was Scheidt beschreibt, in diesem Emanzipationsprozess, wie sich da Diskurse veränderten und so. Wenn es aber darum, um die Prävention geht, darum, wie wir die Gewalt bestimmen sollen, wie wir dieses Verhältnis von Ideologie und Gewalt bestimmen können, dann können wir nicht sagen, na gut, es gab diese vormoderne Ideologie, da können wir irgendwie sagen, die führt zu weniger Gewalt oder zu anderer Gewalt oder die ist nicht so bedrohlich, die ist nicht so singulär, die führt zu nicht so singulären Vorkommnissen. Das macht für mich wenig Sinn. Also ich habe das auch lange nachvollzogen und dachte auch immer, Mensch, das klingt ja schlüssig und griffig und so, aber wenn man tatsächlich dann diese Prävention andenken möchte oder sowas wie eben eine politische Praxis und man darauf angewiesen ist zu bestimmen, worauf man aktuell seine ganze Energie richten möchte oder sollte, müsste, naja, dann bleibt davon dann meistens doch eher wenig übrig, mit dem man was anfangen kann. Zugleich sage ich auf gar keinen Fall, ihr sollt das nicht lesen oder man soll das nicht lesen. Ich habe da viel daraus gelernt und das ist auch in aller Regel wahr, was da steht. Das Problem ist halt, wenn wir fragen, hilft uns das weiter, dann brauchen wir noch andere Sachen.